Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 19. September 94. Über deinen Dichterberuf zu urteilen ist so leicht nicht, und ich stehe nicht dafür, dass ich mit dem, was ich dir heute darüber schreibe, in einiger Zeit zufrieden sein würde. Aber du musst mit dem Vorlieb nehmen, was ich bis jetzt herausgebracht habe. In deinen früheren Produkten war fast bloß Diktion und Versbau poetisch, der Stoff hingegen mehr ein Produkt des Verstandes als der Fantasie. Etwas Ähnliches findest du in der ältesten Periode der griechischen Dichtkunst. Auch ist es natürlich, dass der Sinn für die äußere poetische Form sich früher entwickelt als der für die innere. Ich nenne innere poetische Form das Produkt der geistigen Schöpfung aus dem gegebenen Stoffe im Kopfe des Dichters. Durch fortgesetzte Ausbildung deiner selbst wuchs das Interesse deiner Produkte an Gehalt der Ideen und an Schönheit der äußeren Form. Dies gründete deinen Ruf, aber ich begreife, dass es dich selbst noch nicht befriedigt. Du erkennst den Charakter des poetisch Gedachten, und dies ist's, glaub ich, was du in deinen meisten Werken vermissest. In allen kannst du nicht sagen, sonst wollte ich dir Beispiele vom Gegenteil anführen. Es fragt sich also, ist das, was du an deinen Arbeiten bemerkst, Folge von Mangel an Talent oder von zufälligen, vorübergehenden Umständen? Zur inneren poetischen Form gehört, deucht mich, erstlich Erscheinung des Stoffs unter einer bestimmten Gestalt. Durch diese Gestalt wird der Gedanke ein Element der dichterischen Schöpfung, ein darstellbares Objekt. Die Fantasie muss das Produkt des Verstandes gleichsam verkörpern, es mit einer Hülle überkleiden, wodurch es anschaulich wird. Aus der Hand der Fantasie empfängt nun der Genius den Stoff seiner Tätigkeit. Der Geist schwebt über dem Chaos und die Schöpfung beginnt. Dies ist das zweite Erfordernis der inneren poetischen Form. Dass es dir nicht an Genialität fehlt, hast du zur Genüge bewiesen. Auch deine historischen und philosophischen Arbeiten zeugen für dich. Aber dein Genius scheint der Fantasie nicht Zeit zu lassen, ihr Geschäft zu vollenden. Deine Empfänglichkeit ist nicht rein genug. Der Stoff, mit dem die Fantasie den Gedanken überkleiden soll, muss zuvor aufgefasst sein. Zu dieser Auffassung gehört Reizbarkeit und Ruhe oder Unbefangenheit. An Reizbarkeit gebricht es dir schwerlich, aber desto mehr vielleicht an Ruhe. Und hier ist der Punkt, glaub ich, wo du dich prüfen musst, wie ich schon neulich geäußert habe. Eben deswegen sollst du jetzt noch nicht den Plan zum Wallenstein machen. Deine Ideale müssen erst eine vollendete Gestalt gewinnen, müssen mit allen ihren Eigenheiten leben, die deiner Fantasie vorschweben. Alles Abstrakte muss in individuellen Formen erscheinen. Dann erst ist's Zeit, an die Anordnung des Ganzen zu denken. Also noch einmal, ergib dich dem ruhigen Genuss des Schönen aller Art, lass deine Fantasie ungestört Schätze sammeln, und es wird sich ein Vorrat anhäufen, der deine Forderungen gewiss befriedigt. So viel für heute. Dass du bei Goethe bist, freut mich sehr, empfiehl mich seinem Andenken und schreib mir hübsch ausführlich über euer Beisammensein. Lass mich ja bald etwas von deinen jetzigen Arbeiten lesen. An Humboldt habe ich ein Projekt zu einem periodischen Werke über griechische Literatur und Kunst geschrieben. Mit den Horen kollidiert es nicht, weil es nur für ein kleines Publikum ist. Schlegels Aufsätze, die er mir jetzt gezeigt hat, haben mich auf die Idee gebracht. Sie haben wirklich viel Gutes und bedürfen nur einer kleinen Nachhilfe in der Form. Ich selbst, dem die Griechen immer lieber werden, glaube, besonders in der Folge Beiträge liefern zu können. Und du nimmst vielleicht auch zuweilen Anteil, wenn dir etwas Esoterisches über die Griechen einfiele, was nicht in die Horen passte. Lies doch den Philoktet des Sophokles. Kein griechisches Produkt hat noch so sehr auf mich gewirkt, selbst die Antigone nicht. Dies verdiente eine Übersetzung vor allen andern. Die Herausgeber der Literaturzeitung haben mir den Kontrakt zugeschickt und mich für die Dichtkunst angeworben. Dieses Fach ist mir freilich das Liebste. Ich wundere mich nur, dass es nicht schon übermäßig besetzt ist. Du siehst also, dass du dich mit deiner Anfrage an einen Mann in officio gewandt hast. Ramdor habe ich hier nur eine Stunde gesprochen. Vor 18 Jahren habe ich ihn in Göttingen ziemlich genau gekannt. Eine gewisse alles umfassende Koketterie, die ihm damals anklebte, hat er noch immer. Zu einem interessanten Gespräch konnte es diesmal unter uns nicht kommen. Viel erwarte ich nicht von ihm. Dorschens Kopie deines Bildes hat sich schon der Lieutenant Thielemann von uns ausgebeten, aber sie will dir eine andere machen, die allem Ansehen nach, da sie neuerlich beträchtliche Fortschritte gemacht hat, noch besser geraten wird. Dein Körner.